Eroberung durch Fertilität? Im Mai 2004 war in der Zeitung Hürriyet zu lesen, dass der deutsch-türkische Unternehmer Vural Öger bei einem Essen mit türkischen Unternehmern geäußert habe, im Jahr 2100 wird es in Deutschland 35 Millionen Türken geben. Die Einwohnerzahl der Deutschen wird dann bei ungefähr 20 Millionen liegen. Laut Hürriyet fügte er hinzu, das, was Kanuni Sultan Süleyman 1529 mit der Belagerung Wiens begonnen hat, werden wir über die Einwohner mit unseren kräftigen Männern und gesunden Frauen verwirklichen. Später erklärte der Unternehmer, das sei ein Witz gewesen. Er habe die deutschen Frauen nur dazu aufrufen wollen, mehr Kinder zu bekommen. Witz oder nicht? Die Zahlen stimmen jedenfalls. Bleibt die Fertilitätsrate der deutschen autochthonen Bevölkerung dort, wo sie seit 40 Jahren liegt, dann wird im Verlauf der nächsten drei Generationen die Zahl der Deutschen auf 20 Millionen sinken. Im Übrigen ist es absolut realistisch, dass die muslimische Bevölkerung durch eine Kombination von hoher Geburtenrate und fortgesetzter Einwanderung bis 2100 auf 35 Millionen wachsen kann. Viele Türken denken in solchen Kategorien. Dazu passt der halb drohende Hinweis von Erdogan in seiner Rede in der Köln-Arena, mit 5 Millionen Türken in EU-Staaten sei die Türkei bereits in der EU. Dazu passen zahlreiche andere Äußerungen von offiziöser Seite und auch die Entwicklung in der Türkei selber. Dort hat sich die Bevölkerung in den letzten 80 Jahren nämlich verfünffacht. Auch weil die Menschen im Durchschnitt sehr jung sind, ist die Zahl der Geburten pro 1000 Einwohner dort doppelt so hoch wie in Deutschland. Im Vergleich zu anderen muslimischen Staaten ist dieses Bevölkerungswachstum aber noch gemäßigt. Der Bremer Soziologe Gunnar Heinsohn hat folgende Rechnung aufgemacht. Hätte die deutsche Bevölkerung seit dem 8. Mai 1945 dieselbe Geburtenrate gehabt wie die damalige Bevölkerung von Palästina, so gäbe es heute in Mitteleuropa 600 Millionen Deutsche. Das ist natürlich völlig undenkbar und eine rein theoretische Rechnung. Es zeigt aber sehr anschaulich die Dynamik unterschiedlicher Geburtenraten. Die Verschiebung von Bevölkerungsstrukturen durch unterschiedliche Vermehrungsraten ändert das Gesicht der Welt, einzelner Regionen und ganzer Staaten in historisch sehr kurzen Zeiträumen. Doris Lessing schrieb in ihren Memoiren, dass ihr Heimatland Rhodesien praktisch menschenleer gewesen sei, als es von Cecil Rhodes entdeckt wurde. Damals lebten etwa 250.000 Schwarze dort. Die Einführung des Maisanbaus durch die Kolonisten erhöhte dann die Subsistenzbasis der schwarzen Bevölkerung und ermöglichte ihre Vermehrung. Als Doris Lessing Rhodesien 1949 verließ, lebten dort 1,5 Millionen Schwarze, heute sind es 13 Millionen. Die hohen Geburtenraten der muslimischen Migranten sind ein europaweites Phänomen. In Turin, wo Migranten seit den 90er Jahren innerhalb kurzer Frist einen Bevölkerungsanteil von 10% erreichten, beträgt deren Geburtenanteil bereits 25%. Ein Fünftel der Kinder in Kopenhagen, ein Drittel der Kinder in Paris und die Hälfte der Kinder in London werden von Migranten geboren. In Frankreich haben die französischen Frauen durchschnittlich 1,7, die Migranten 2,8, aber die Migranten aus Tunesien, der Türkei und Marokko durchschnittlich 3,3 bis 3,4 Kinder und damit mehr als in ihren Heimatländern. Leider werden in der deutschen Geburtenstatistik Religionszugehörigkeit und Herkunft der Mutter nicht statistisch erfasst. Weder die Geburtenziffern noch die Nettoreproduktionsraten der verschiedenen Herkunftsgruppen von Migranten können aus der Geburtenstatistik unmittelbar errechnet werden. Es sind aber indirekte Rückschlüsse möglich. Im Jahr 2007 lebten in Deutschland rund 3,4 Millionen Kinder unter 5 Jahren. Von diesen hatten rund 66,1% keinen und 5,1% einen muslimischen Migrationshintergrund. 18% lebten in Haushalten ohne oder mit unzutreffender Herkunftsangabe. Offenbar sind die migrantischen Haushalte mit fehlenden oder inkonsistenten Herkunftsangaben auch die besonders kinderreichen. Dies lässt den Schluss zu, dass ein sehr großer Teil dieser Kinder, wenn nicht die meisten, gleichfalls dem Bereich der muslimischen Migranten zuzuordnen ist. Daraus ergibt sich, dass der Anteil muslimischer Kinder bei den Kindern unter 5 Jahren in Deutschland bei 14-23% liegt. Der Religionswissenschaftler Michael Blume schätzt, dass es 2030 etwa 7 Millionen Muslime in Deutschland geben wird. Diese werden vorwiegend in den großen und mittleren Städten wohnen und dort etwa ein Drittel der Einwohner stellen. Ihre Geburtenrate wird immer noch höher sein als die der Deutschen. Auf die hohe Geburtenrate der muslimischen Bevölkerung in Deutschland wirken mehrere Faktoren ein. Erstens, die patriarchalischen Verhältnisse in einem großen Teil der Familien muslimischer Migranten. Mit diesen hängt der niedrige Emanzipationsgrad zusammen, die geringe Bildung und das frühe Heiratsalter der Mädchen und jungen Frauen. Zweitens, die geringe Beteiligung am Arbeitsmarkt, und zwar sowohl die der muslimischen Migranten insgesamt als auch insbesondere die der Frauen. Das senkt die Opportunitätskosten des Kinderkriegens. Drittens, die hohe Transferabhängigkeit der migrantischen muslimischen Bevölkerung. In Haushalten, die vorwiegend von Grundsicherung leben, steigt der Lebensstandard mit der Zahl der Kinder und entsprechend ist das Geburtenverhalten. In dieser Gruppe senken Kinder nicht den Lebensstandard, sie erhöhen ihn. Viertens, die hohe Religiosität der muslimischen Migranten. 44% der türkischen und 37% der arabischen Migranten bezeichnen sich als hochreligiös. Für 90% der Hochreligiösen unter den Muslimen sind Familie und Kinder sehr wichtig. Und die jungen Muslime sind religiöser als die älteren. Blume hat den Zusammenhang zwischen Religiosität und Fruchtbarkeit generell untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass in allen Kulturen und bei unterschiedlichen Glaubensrichtungen Religiöse fruchtbarer sind als Nicht-Religiöse. Sofern die Integration der Muslime in die deutsche Bevölkerung erfolgreich verläuft, kann die fortschreitende Gleichberechtigung der Geschlechter sowie die Angleichung der Lebensstile und der beruflichen Karrieremuster auch für eine gewisse Angleichung des Fortpflanzungsverhaltens sorgen. Sofern allerdings die religiöse Bindung der Muslime überdurchschnittlich bleibt, ist zu vermuten, dass auch die Geburtenrate dauerhaft höher sein wird als bei der deutschen Bevölkerung. Unabhängig davon, dass die deutsche Bevölkerung abnimmt, deutet sich aufgrund der Fertilitätsunterschiede zwischen autochthonen und muslimischen Einwanderern eine Verschiebung der Strukturen an. Und dies gilt mehr oder weniger für ganz Europa. Seit der Völkerwanderung war der Einfluss von Wanderungsbewegungen auf die Zusammensetzung der Bevölkerung eher gering. In England beispielsweise zeigen genetische Untersuchungen, dass 75% des Erbguts von jener Bevölkerung stammen, die dort bereits vor 7500 Jahren lebte. In Irland stammen sogar nur 12% des Genmaterials aus der Zeit danach. Man mag es einen Kulturbruch oder auch anders nennen. Wenn die beschriebenen Trends sich fortsetzen, dann wird die säkulare und aus unserer Sicht kulturell vorzuziehende Lebensform Europas letztlich unterlaufen durch die höhere Fertilität der muslimischen Migranten und den durch sie ausgelösten Nachzug. Wer sich stärker vermehrt, wird am Ende Europa besitzen. Wollen wir das?